geboren, lang noch im Krieg. Meng ältere die Bohren, nicht arm und auch nicht reich. Mede e Ochen, da war ich zu Hus. Mut noch de Schul, nicht immer mit Verlust. Meng Mann, dat war ein richtig öscher Kind. Se molte Blatt, ja zu wie öscher sind. Mäde Papp, komm aus dem armen Eck. Hempler zu lieren, au jene Zweck. Aus Mutter Sprach, hat höhere Platz. Jans lief drin, wie unser Herz. Sprichst du die Platt bei dir zu Hus, dann stirbt den Mutterspruch niemals aus. Häng am Kaufhof, da wo mir Revier. Wir pens, wir hauen, da Jans voll Pläsier. In de Trümmer, rund um Herr Jotzfurt. Ein Junge Russ, als Känger Jod. Kommst du noch heim, mit Wille an der Kopf, en an der Jagd. Nur noch keine Knopf, de Mama am Schengen, obet beste Platz. Papp nicht daheim, die Lück hier hat. Aus Mutter Sprach, hat höhere Platz. Jans lief drin, wie unser Herz. Bei dir zu Hus, dann stirbt den Mutterspruch niemals aus. Die Welt rinnt wir, dies geht mir zurück. Ein nette Trommer, jung aus Jugendglück. Hat ich seit lang nüß mich wie ein Tor. Doch war du's blied, ist uns Mutter Sprach. Uns Mutter Sprach hat höhere Platz. Jans die drin wie unser Herz. Sprichst du die Platt bei dir zu Hus, dann stirbt den Mutterspruch niemals aus. Aus Mutterspruch halt höhere Platz. Jans die drin, die Hose hat. Sprichst du die Blatt bei dir zu Hus, dann stirbt den Mutterspruch.